Es war das schwierigste Jahr in der Geschichte des Unternehmens und Besserung ist zumindest kurzfristig nicht in Sicht. Die weltweite Krise hat den Weltmarktführer für Druckmaschinen mit voller Wucht erwischt. 18% weniger Umsatz, Verluste in dreistelliger Millionenhöhe, so die verheerende Bilanz, die Vorstandschef Bernhard Schreier heute vorgelegt hat. Wir hatten ja auch eine erhebliche Krise 1992, 1993 gehabt, 2002, 2003. Aber was jetzt an Rückgang an Aufträgen innerhalb nur eines halben Jahres auf uns hereingekommen gebrochen ist, hat es in der Geschichte von Heidelberger Druck noch nicht gegeben. Als eines der ersten Unternehmen hatte sich Heidelberg deshalb schon im vergangenen Jahr an die Bundesregierung gewandt und um Unterstützung gebeten. Heute Abend soll der Wirtschaftsausschuss des Baden-Württembergischen Landtags die letzte Entscheidung darüber treffen. Die Signale stehen laut Schreier auf Grün. Denn eines ist klar, ohne den staatlichen Kredit über 300 Millionen Euro und die Bürgschaft des Staates über weitere 550 Millionen wäre der Konzern unaufhaltsam in die Insolvenz geschlittert. Wir haben ja eine Bürgschaft beantragt, weil wir eine Refinanzierung der Kreditlinien, die wir hatten, ohne eine staatliche Bürgschaft nicht hätten bewältigen können. Um die Krise zu überstehen, hat die Heidelberger Druckmaschinen AG bereits ein Kostensenkungspaket geschnürt. Dazu gehört unter anderem der Abbau von 5.000 Stellen, allein 4.000 davon in Deutschland. 1.700 Mitarbeiter haben das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr verlassen. Das Potenzial für den sogenannten sozialverträglichen Abbau dürfte damit allerdings erschöpft sein. Jetzt wird über betriebsbedingte Kündigungen verhandelt. Das werden schwierige Verhandlungen werden. Ich kann das nachvollziehen, denn die Anzahl der Mitarbeiter, die wir nicht mehr im Unternehmen halten können, wird erheblich sein. Und deshalb stellen wir uns darauf ein, dass wir über die Sommermonate eingehende Verhandlungen führen werden. Eine Dividende für die Aktionäre wird es in diesem Jahr nicht geben. Aber so verheerend der Blick zurück auch ausfällt für die mittelfristige Zukunft, sieht Vorstandschef Bernhard Schreier durchaus Licht am Ende des Tunnels. Vor allem in den sogenannten Schwellenländern sieht er gute Wachstumschancen. Außerdem sollen die konjunkturunabhängigen Bereiche deutlich ausgebaut werden. Wir sind heute in der Situation, dass wir die Liquidität des Unternehmens gesichert haben für die nächsten 3 Jahre. Und wir gehen davon aus, dass die Krise nach 2, 2,5 Jahren spätestens vorbei ist. Wir sind hervorragend aufgestellt mit dem, was wir an Produkten für den Markt zu bieten haben. Wir sind in einer hervorragenden Vertriebslage, denn wir sind in allen Ländern vertreten und können diese Vertretungen aufrechterhalten. Und wir haben eine Strategie, die sich eben nicht nur auf Maschinen in der Zukunft begründet, sondern auch Verbrauchsmaterialien und Service beinhaltet. Und insofern haben wir alle Weichen gestellt, um zukünftig wieder optimistisch sein zu können.